2.1 und 2.2. Startups und hippe Konzerne zeigen uns seit Jahren, wie man die Bereiche Arbeiten und Wohnen auf einem Firmencampus zusammenbringen kann. Mein Name ist Jens Metaller und ich spreche heute mit Antonia Fritsche, die als Psychologin arbeitet und untersucht, welche Auswirkungen die enge Verbindung von Job und Freizeit haben kann. Frau Fritsche, meine erste Frage an Sie: Haben Sie selbst Erfahrungen mit dem Leben auf einem Firmencampus gemacht? Ja und nein. In der Zeit, als ich Studentin war, habe ich zwar auf dem Universitätscampus ein Zimmer in einem Studentenwohnheim gehabt, aber das Leben auf einem Universitätscampus ist nicht dasselbe wie auf einem Firmencampus. Hier reden wir von Menschen, die ihre Ausbildung bereits beendet haben, die häufig schon Berufserfahrung haben und die oft nicht allein, sondern mit ihren Partnerinnen und Partnern und auch Kindern wohnen. Ja, ich glaube auch, dass es ein Unterschied ist, ob man studiert oder schon arbeitet und dann gemeinsam auf einem Campus wohnt. Im Studium ist es vielleicht schön, sich jederzeit sehen zu können, aber wenn man arbeitet, ist es natürlich ungünstig, wenn Freizeit und Job nicht klar getrennt sind. Naja, so prinzipiell sehe ich das nicht. Wenn die Leute ihre erste Arbeitsstelle haben und noch jung und ungebunden sind, kann es für viele ganz angenehm sein, die Kolleginnen und Kollegen bei Restaurantbesuchen, beim Sport oder beim Einkaufen zu treffen. Sie haben vielleicht auch noch nicht so viele Bekannte und Freunde außerhalb der Arbeit und freuen sich, abends gemeinsam etwas unternehmen zu können. Das ist also einerseits positiv, aber andererseits genau der Kern des Problems. Eine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit wird immer schwieriger, denn man bespricht natürlich auch in der gemeinsamen Freizeit berufliche Themen. Um sich aber erholen zu können, ist es wichtig, dass man auch mal von der Arbeit abschalten kann. Welche Vorteile sehen Sie denn in einem Leben auf einem Firmencampus? Gerade ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verfügen aufgrund von familiären Verpflichtungen einfach nicht über so viel Freizeit. Für sie hat ein Campus den großen Vorteil, dass es auf dem Firmengelände oft Kindergärten und Geschäfte gibt. Die kurzen Wege erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, das stimmt. Auch ohne Kinder profitiert man ja von den kurzen Wegen ins Büro. Immerhin ist das Büro ja meistens fußläufig zu erreichen. Ja, die kurzen Arbeitswege sind echt ein großer Vorteil. Grundsätzlich aber müssen sich alle, die auf einem Firmencampus wohnen, darüber im Klaren sein, dass die Privatsphäre darunter leidet, wenn man auf so engem Raum zusammenarbeitet und zusammenlebt. Alle können sehen, was sie in ihrer Freizeit machen. Ob sie zum Beispiel Sport treiben, mit wem sie sich treffen, ob es Probleme in ihrem Privatleben gibt, etc. So etwas spricht sich schnell herum. Und das könnte natürlich negative Folgen haben. Meiner Meinung nach geht das die Firma aber nichts an. Ja, das sehe ich genauso. Was ist eigentlich, wenn ein Streit bei der Arbeit beginnt und in der Freizeit fortgesetzt wird, weil man sich ja einfach nicht aus dem Weg gehen kann? Geht dadurch die Arbeitsleistung zurück? Ja, genau. Die Arbeitsproduktivität sinkt, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt. Und ein Streit entsteht natürlich deutlich schneller, wenn man andauernd auf engem Raum zusammen ist. Aufgrund von Studien wissen wir aber auch, dass gute soziale Kontakte unter Kolleginnen und Kollegen dazu führen können, dass die Arbeitsproduktivität steigt. Alles hat eben immer zwei Seiten. Was empfehlen Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern, Frau Fritsche? Ich kann für mich nur sagen, dass ich eine klare Grenze zwischen meiner beruflichen Tätigkeit und meinem Privatleben ziehen möchte. Und ich glaube, dass das auf einem Firmencampus nicht möglich ist. Ich sage also, Finger weg vom Campusleben. Ich würde das nicht so sagen. Ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Ich rate aber allen, es sich gut zu überlegen und sich aller Vor- und Nachteile bewusst zu sein. Letztendlich ist es aber am wichtigsten, dass man sich bei der Arbeit und im Privatleben wohlfühlt. Und wenn das auf einem Firmencampus gelingt, dann sage ich, warum nicht? Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fritsche. Wir laden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt ein, Fragen zu stellen oder von Ihren Erfahrungen vom Leben und Arbeiten auf einem Firmencampus zu berichten. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.